Teil 4 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Hansens Trine. Hansens Trine war faul und wollte nichts tun. Sie sprach zu sich selber: Was tue ich? Esse ich oder schlafe ich oder arbeite ich? Ach, ich will erst essen. Als sie sich dick satt gegessen hatte, sprach sie wieder: Was tue ich? Arbeite ich oder schlafe ich? Ach, ich will erst ein bisschen schlafen. Dann legte sie sich hin und schlief. Und wenn sie aufwachte, war es Nacht. Da konnte sie nicht mehr zur Arbeit ausgehen. Einmal kam der Hans nachmittags nach Hause und fand die Trine wieder in der Kammer liegen und schlafen. Da nahm er sein Messer und schnitt ihr den Rock ab, bis an die Knie. Trine wachte auf und dachte: Nun willst du zur Arbeit gehen. Wie sie aber hinauskommt und sieht, dass der Rock so kurz ist, erschrickt sie, wird irr, ob sie auch wirklich die Trine ist, und spricht zu sich selber: Bin ich's oder bin ich's nicht? Sie weiß aber nicht, was sie darauf antworten soll, steht eine Zeit lang zweifelhaftig, denkt endlich: Du willst nach Haus gehen und fragen, ob du's bist, die werden's schon wissen. Also geht sie wieder zurück, klopft ans Fenster und ruft hinein: Ist Hansens Trine drinnen? Die anderen antworten, wie sie meinen: Ja, die liegt in der Kammer und schläft. Nun, dann bin ich's nicht, sagt die Trine vergnügt, geht zum Dorf hinaus und kommt nicht wieder. Und der Hans war die Trine los. Ende von Hansens Trine, gelesen von Hokuspokus.